Ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich werde tun, was ich sehe. Ich habe gesagt, ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich werde das tun, was ich sehe. Und was sehen Sie? Alle Maßnahmen und Handlungen, die er traf, packte er als Nationalsozialist und SS-Mann an. Aus den tiefen Gründen seines Herzens und seines Blutes heraus hat er die Weltanschauung Adolf Hitlers erfüllt, verstanden und verwirklicht. Umso befremdlicher musste daher für die deutsche Führung des Reiches der Versuch gewisser Kräfte im Protektorat Böhmen und Mähren sein, gegen die Entwicklung Europas anzugehen. Diese Haltung ignoriert die Tatsachen der Geschichte der letzten 1000 Jahre und übersieht, dass durch freiwilligen Entschluss seines Staatspräsidenten das Protektorat seit dem 16. März 1939 eindeutig und endgültig zum Reich gehört. Er hat ihn gefragt, was er sieht. Er sieht. Ich sehe. Sie wissen also, was Sie zu tun haben. Ich sehe. Er weiß. Ich weiß. Was er zu tun hat. Was ich zu tun habe. Hangman Also Die. Nach einem Drehbuch von Bertolt Brecht und Fritz Lang. Übersetzung Jürgen Schieberer. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Radzin. Radzin. Heydrichs Büro. Radzin, Heydrichs Büro, Nazi-Standarten. Zwei Adjutanten mit Aktenmappen. Seine Exzellenz, der stellvertretende Reichsprotektor, wird gleich hier sein. Hohe Fenster. Tschechen, in Zivil. Kollaborateure. Deutsche Industrielle und Finanzleute sind ebenfalls anwesend. Ein Tscheche. Wir versuchen unser Bestes, meine Herren. Ein deutscher Industrieller. Nennen Sie den Rückgang der Rüstungsproduktion um 35% allein in den Skoda-Werken Ihr Bestes? Sie müssen sich schon an der deutschen Effektivität orientieren, sonst werden wir die Dinge in die Hand nehmen. Zu niedrige Lebensmittelrationen. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Kaum Lohn. Er fragt, für wen er sich hält. Rechts und links der Tür nehmen zwei SS-Männer Aufstellung. Seine Exzellenz, der stellvertretende Herr Reichsprotektor. In Uniform Reinhard Heydrich. Schlank und straff. Die Gruppen bilden Spalier. In Heydrichs Hand eine Reitgerte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Reden wir also nicht lange drumherum. Die Skoda-Werke sind ein einziger Saustall. Die verfluchten Schweine wollen einfach nicht arbeiten. Er nickt dem Dolmetscher zu. Seine Exzellenz, der Reichsprotektor, sagt der Dolmetscher, wünscht zu sagen, dass die verfluchten Schweine bei Skoda sich weigern zu arbeiten. Eine zum Himmel stinkende Sabotage ist das. 37.000 Arbeiter und nur lumpige 50 erschießt man. Warum nicht 500? 50 sind gar nichts. Das sind Verbrecher, Saboteure. Ich werde Ihnen zeigen, wer der Herr ist. Was hat er gesagt? Er sagt, 50 sind so gut wie nichts. Maul halten! Heydrichs Lippen kräuseln sich. Ich persönlich werde bei Skoda durchgreifen, werde die tschechische Munitionsfabrikation unter die Aufsicht der Gestapo stellen. Wenn Sie gestatten, Ihre Exzellenz, vielleicht gibt es einen besseren, ich meine einen nicht so drastischen Weg. Ich meine... Was fällt Ihnen ein, mich in diesem Kauderwelsch anzuquatschen? Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, dass in der Tschechei Deutsch gesprochen wird, oder? Deutsch! Deutsch! Heydrich schlägt mit der Gerte auf den Schreibtisch. Diesem tschechischen Gesindel werde ich einheizen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Diesem Abschaum. Auto! Ein langer, schwarzer Mercedes mit Chauffeur. Heydrich stellte sich mit Recht auf den Standpunkt, dass nur die Besten unseres Volkes, ob es sich um kriminelle oder politische Verbrecher handelt, die beide die Gegner der Nation sind, die rassisch sorgfältig ausgelesen, mit einem guten Herzen und mit unbändig hartem Willen begabt, geeignet waren, sie wurden immer wieder mit eiserner Faust gefasst und werden auch von seinen Männern der Sicherheitspolizei in Zukunft gefasst werden. Die Bewohner sollen aber auch dankbar anerkennen, dass sie alle ihre Kräfte auf den wirtschaftlichen Sektor konzentrieren und damit den Grundstein für Wohlhabenheit und wirtschaftliches Gedeihen für die Zukunft legen können, während die deutschen und verbündeten Armeen im Osten den bolschewistischen Weltfeind vernichten. Für all jene, die die letzten Bemerkungen Reinhard Tristan Heidrichs nicht verstanden haben, die gesamte tschechische Rüstungsproduktion ist ab sofort der Gestapo unterstellt. Mascha Nowotny trägt einen leeren Einkaufsbeutel. Guten Tag, Frau Dvořák. 2 Pfund Kartoffeln, bitte. Tut mir leid, Fräulein Nowotny, aber... Sie zeigt auf die Tafel hinter sich mit der Aufschrift »Keine Kartoffeln«. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter. Letzte Woche haben Sie Frau Viola verhaftet. Frau Dvořák zeigt auf die Molkerei nebenan. Über dem Vorhängeschloss ein Schild. Geschlossen. Sie hat einen halben Liter Milch verkauft, ohne Milchmarken. Hier gelten ausschließlich unsere Anordnungen. Frau Dvořák lässt den Kopf sinken. Was für ein Leben. Dr. Svoboda kommt aus einer engen Seitengasse. Er geht auf Mascha zu. Haben Sie hier nicht ein Taxi warten sehen? Vor einigen Minuten. Aber es scheint Ärger mit der Polizei gegeben zu haben. Die sind mit dem Fahrer weggefahren. Svoboda eilt über die Straße und verschwindet in einem Hauseingang. Svoboda. SS-Leute stürmen aus der Seitengasse. Presst sich an die Mauer. Noch mehr SS-Leute. Haben Sie einen Mann gesehen, der aus der Seitengasse gerannt ist? Ja. Trillerpfeife. Stiefeltritte. Svobodas Hand gleitet zur Seitentasche. Sie sagt, er ist in diese Richtung gelaufen. Svoboda schlüpft aus dem Hauseingang. Sie gehen jetzt besser nach Hause, Fräulein Nowotny. Mascha nickt. Mascha überquert die Kaiserstraße. Svoboda sieht, wie Mascha ein Wohnhaus betritt. Dann verschwindet er im Strom der Fußgänger. Zimmer zu vermieten. Svoboda klopft. Dreimal kurz, einmal lang. Frau Niemetz? Frau Niemetz starrt ihn an. Ich muss hier bleiben. Mit weit geöffneten Augen schüttelt sie den Kopf. Nein, das können Sie nicht. Versuchen Sie es in einem Hotel. Während dieser Worte. Das geht nicht. Sie werden alle Hotels überprüfen. Schließt sie die Tür. Svoboda starrt die Tür an. Svoboda betritt ein Kino. Es läuft das schöne Rheintal. Er sinkt in seinen Sitz. Erschöpft. Seine Augenlider schließen sich. Plötzlich gerät das Publikum in Bewegung. Heidrich. Getötet? Der Henker. Haben Sie das gehört? Der Henker ist erschossen worden. Svoboda schreckt auf. Heidrich? Erschossen. Der Reichsprotektor? Es ertönt, spontan, Applaus. Der Applaus geht in Tumult über. Auf der Leinwand erscheint ein Schatten. Film anhalten! Licht an! Sofort das Licht an! Die Lichter gehen an. Was ist hier los? Wer zum Teufel macht hier solchen Krawall? Ein Moment Stille. Eine Unverschämtheit. Die Ausweise, sofort die Ausweise vorzeigen. Niemand verlässt das Kino. Die Besucher aber bewegen sich entschlossen den Ausgängen zu. Niemand verlässt das Kino. Ein schweigender Strom. Stehen bleiben. Doch die Menge ist zu stark. Ein Krankenhaus. Ein Bett. Heidrich. Das schwere Atmen eines Sterbenden. Eine Rippe zertrümmert. Wenn die Uhr abgelaufen ist. Das Zwerchfell perforiert. Ist sie natürlich abgelaufen. Ein Splitter in der Milz. Einige Schwestern. 4 oder 5 SS-Männer. Menschenansammlungen jeder Art sind verboten. Es herrscht Ausnahmezustand. Alle Türen und Fenster sind zu schließen. Herumlungern auf der Straße ist verboten. Svoboda kauft sich Zigaretten. Sie haben die Grenzen geschlossen. Welche Grenzen denn? Die Nazis herrschen mittlerweile doch über ganz Europa. Die sind doch schon überall. Wenn er nur schon aus Prag heraus wäre. Svoboda zündet sich eine Zigarette an. Weitergehen! Weitergehen! Bewegt euch auseinander! Eine Stacheldrahtbarriere und ein Maschinengewehrposten werden errichtet. Ein Panzer rattert die Straße hinunter. Wohnung Nowotny. Ein kleines Klavier, eine orientalische Brücke, ein oder zwei gute Gemälde, eine Standuhr in der Ecke. Ich habe immer davon geträumt, meinem kleinen Mädchen die schönste Aussteuer mitzugeben. Aber seit diese Deutschen hier sind die Geschäfte leer. Aber Mutter, ich kann mir wirklich kein schöneres Hochzeitskleid vorstellen. Du hast es doch einmal getragen. Das wird Vater sein. Man hat Heydrich erschossen. Professor Nowotny legt eine Zeitung auf den Tisch. Auf der Kladnoer Straße, gegen Mittag. Und geht in sein Arbeitszimmer. Mascha geht ihm... Vater? Ja? Wie in Trance nach. Vater, ich denke, ich habe ihn gesehen. Vater, den Mann, der... Ein Zimmer mit vielen Büchern. Ich bin sicher, dass ich ihn gesehen habe. Du hast niemanden gesehen. Aber ich bin ganz sicher, ich... Du hast niemanden gesehen, Mascha. Aber... Jetzt hör mir zu und keine Widerrede. Du erzählst es A, A vertraut es B an, B sagt es C, C sagt es D, es ist nicht weit bis zu E und F verrät es G. Und G steht für Gestapo. Aber du bist mein Vater. Der Professor schüttelt den Kopf. Definition von niemand. Kein einziger... Keiner, niemand, nicht ich, nicht deine Mutter, nicht dein kleiner Bruder, nicht einmal dein Jan, niemand ist niemand. Weißt du, Mascha, wenn ich die Bibliothek verlasse, nehme ich den Weg an der Petschek-Bank vorbei. Weißt du, was in diesen Kellergewölben geschieht? Heute habe ich mich gefragt, wie lange ich dort unten wohl standhalten könnte, wie lange ich es aushalten würde. Café. Svoboda liest eine Zeitung. SS-Männer betreten den Raum. Alle Restaurants, Kaffeehäuser, Theater und öffentlichen Gebäude sind unverzüglich zu schließen. Die Polizeistunde ist auf 7 Uhr festgelegt. Niemand darf danach mehr die Straße betreten. Es wird sofort geschossen. Svoboda legt Münzen auf den Tisch. Wohnung Nowotny. Esszimmer. Mascha sitzt am Klavier. Ihr Verlobter steht neben ihr. Es muss doch aber noch einen anderen Weg geben als Mord. Am Ende gibt es nur noch mehr Terror, noch mehr Blutvergießen. Jan, du musst dich beeilen, sonst bist du nicht vor der Sperrstunde daheim. Ja, ich muss mich beeilen. Mascha geht zur Tür. Bis morgen, Liebste, ja? Morgen und wieder morgen und dann wieder morgen. Als Jan die Treppe hinabgeht, kommt ihm Svoboda mit einem Rosenbukett entgegen. Es klingelt. Mascha öffnet. Sie haben mir doch schon einmal geholfen, Fräulein Nowotny. Ja, aber... Ich kann nirgendwo anders mehr hin. Er tritt vor. Hier ist der einzige Ort... Mascha tritt zurück. Frau Nowotny kommt aus dem Wohnzimmer. Was für herrliche Rosen. Mascha... Möchtest du mich nicht mit dem Herrn bekannt machen? Karel Wanjek. Svoboda überreicht. Darf ich? Mascha die Rosen. Möchten Sie nicht hereinkommen, Herr Wanjek? Professor Nowotny hört Radio. Vater, ich möchte dir einen Freund vorstellen. Herrn Wanjek. Ich hatte zufällig hier zu tun. Da dachte ich... Ich will nicht unhöflich erscheinen, junger Mann, aber wissen Sie denn nicht, wie spät es ist? Es ist bereits nach 7 und ab 7 wird geschossen. Ich habe meine Uhr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Am besten, Sie sagen gar nichts, Herr Wanjek. Wir unterbrechen unser Programm. Jede Person, die dem flüchtigen Mörder hilft oder ihm Obdach gewährt, wird hingerichtet. Alle Verwandten eines solchen Verbrechers werden ebenfalls zum Tode verurteilt. Mascha sieht ihren Vater an. Herr Professor, glauben Sie, dass ich bei der Portiersfrau nach einem Zimmer für die Nacht fragen kann? Im Haus wird nichts frei sein, aber wenn es denn sein muss, in meinem Arbeitszimmer steht eine Couch. Dort können Sie schlafen. Für diese Nacht. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Nun, es gibt ja auch wohl kaum noch eine andere Möglichkeit, Herr Wanjek. Wir frühstücken zeitig. Herr Professor, dürfte ich Sie eine Minute allein sprechen? Sie müssen entschuldigen, Herr Wanjek, aber es ist wirklich sehr spät. Gute Nacht. Ich hoffe, Sie werden gut schlafen. Gute Nacht, mein Mädchen. Sie brauchen meinem Vater nichts zu erklären. Er weiß bereits. Haben Sie es ihm erzählt? Ich habe es versucht. Er wollte aber nichts hören. Vater ist ein alter... Er war... Ich kenne Stjepan Nowotny. London. Hier ist London. Die tschechoslowakische Exilregierung erklärt den mutigen Anschlag auf den Henker Heydrich, den zweithöchsten Führer der Gestapo, zu einem wichtigen Signal für die völlige Befreiung des versklavten Europa. Es wird allerdings erwartet, dass nun landesweit ein Blutbad folgen wird, so grausam, wie es nur die Nazi-Barbaren anrichten können. Morgen früh werden wir wieder Radio hören. Wenn Sie mich bereits identifiziert haben oder meine Beschreibung durchgeben, werde ich aus Prag verschwinden. Wenn nein, dann gehe ich einfach wieder nach Hause. Gestapo, Zimmer 212, Büro Ritter. Dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben. Das sagte ich Ihnen doch schon. Aber ich kenne Ihren Namen nicht. Frau Dvořák. Und Sie wissen auch nicht, wo sie wohnt? Nein. Also, Frau Dvořák, fangen wir von vorne an. Dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben. Es macht mir nichts aus, Ihnen die ganze Nacht zu opfern. Ich bin gern für Sie da. Auch länger, wenn Sie wollen. Also, das Mädchen. Frau Dvořák, ich möchte, dass Sie mir genau zuhören, doch beantworten Sie mir zuerst noch eine Frage. Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Antworten Sie. Ja. Und wo sind Sie hier, Frau Dvořák? Bei der Gestapo. Und Sie glauben wirklich, dass Sie hier herauskommen, ohne uns die Wahrheit zu sagen? Also, dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben. Hören Sie zunächst das Bulletin zum Gesundheitszustand seiner Exzellenz des stellvertretenden Reichsprotektors. Die Operation verlief erfolgreich, der Zustand aber ist nach wie vor ernst. Frau Nowotny, darf ich Ihnen nochmals danken. Und entschuldigen Sie bitte all die Umstände, die ich Ihnen und Ihrem Gatten gemacht habe. Lassen Sie nur, Herr Wanjek. Das war doch selbstverständlich. Hier nehmen Sie die Morgenzeitung. 4 Männer und eine Frau wurden letzte Nacht bei Verletzung der Ausgangssperre ohne Anruf erschossen. Mascha dreht den Apparat leise, während Svoboda begierig die Zeitung liest. Kriegsrecht auf das ganze Land ausgedehnt. Was schreiben Sie denn? Nichts. Noch nichts. Doch, hier. Verschiedene Personen sind verhaftet worden. Die Gestapo hat mitgeteilt, sie verfolge eine sichere Spur, die direkt zum Mörder führen werde. Aber welche denn? Ich weiß es nicht. Er will gehen. Warten Sie. Sie stellt das Radio lauter. Der Chef der Gestapo in Prag, Kurt Haas, hat wegen der bisher völlig unzureichenden Mitarbeit der Bevölkerung bei der Suche nach dem Attentäter Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Härtestes Vorgehen ist zu erwarten. Sie wissen nichts, sonst würden Sie nicht drohen. Er reicht ihr die Hand. Fräulein Nowotny? Heftiges Klopfen, Klingeln. Aufmachen! Sofort aufmachen! 4 SS-Männer stürzen herein. Wer sind Sie? Ihr Name? Karel Vanjek. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin Professor Nowotny. Was hat das alles zu bedeuten? Ich habe den Auftrag, Sie unverzüglich... Aber was wollen Sie denn von meinem Vater? Mascha, bitte. Gefangenenlager. Barackenraum. Kleine, vergitterte Fenster. 42 Geiseln. Alle über 50, vortreten. Du da, dein Name? Stepan Nowotny. Nimm gefälligst Haltung an, wenn du mit mir redest. Du bist verantwortlich für das Einhalten der Lagerordnung. Absolute Sauberkeit. Antworte gefälligst! Ich habe verstanden. Sie werden alle erschießen, wenn der Täter nicht gefunden wird. Das haben sie in Frankreich so gemacht und in Norwegen. Mascha beginnt zu weinen. Er kann doch nicht so unmenschlich sein und sich still verhalten, wo er doch weiß, dass so viele Unschuldige seinetwegen sterben müssen. Ihr Verlobter nimmt sie in die Arme. Er muss sich stellen, sonst ist er ein Ungeheuer. Wenn ich wüsste, wer es war, ich würde hingehen und es der Polizei sagen. Jeder in Prag sollte das tun. Mascha rennt aus dem Zimmer. Maschas Schlafzimmer. Jan, sag mir ganz ehrlich, wenn man dir etwas erzählen würde, das niemand erfahren darf, und du würdest danach gefragt, selbst von der Gestapo, könntest du schweigen? Könntest du das, Jan? Warum fragst du mich das? Antworte mir, Jan. Könntest du das? Nun, ich glaube ja. Aber du bist dir nicht sicher? Nein. Niemand kann da sicher sein. Mascha nickt. Niemandem vertrauen. Niemandem. Jan blickt auf das Rosenbukett. Gestern Abend, als ich wegging, bin ich im Hausflur einem Mann begegnet mit genau solchen Rosen. Krankenhaus. Wartezimmer. Sie sind der Nächste, Herr Dedic. Arztzimmer. Gestern fürchtete ich noch Komplikationen, aber heute fühle ich mich schon viel besser. Svoboda schneidet Dedics Verband auf. Sein Arm ist unverletzt. Sie werden ein schreckliches Blutbad anrichten. Ja. Bis jetzt haben Sie schon über 400 Geiseln genommen. Das war zu erwarten. Ja, schon. Dennoch, Milosch, ich habe beschlossen, mich zu stellen. Svoboda. Ich will gewiss nicht den Märtyrer spielen. Aber 400 leben. Und ich bin nur ein Einzelner, nur einer. Svoboda, du hast kein Recht, unsere Sache so einfach aufzugeben. Die werden nichts von mir erfahren. Alles, was ich ihnen überlasse, ist mein toter Körper und der Beweis. Die Kugeln, die sie bei Heydrich entfernt haben, werden exakt zu meinem Revolver passen. Das tschechische Volk hat den Henker hingerichtet. 400 Geiseln? Ja, Svoboda, aber es ist Krieg. Diese öffentliche Hinrichtung Heydrichs ist eine entscheidende Schlacht in diesem Krieg. Wenn du jetzt aufgibst... Nein, Svoboda, dazu hast du kein Recht. Gib mir den Revolver. Du hast ein sicheres Alibi. Wenn sie die Waffe bei dir finden würden, wäre es aus damit. Sie gehen zur Tür. Svoboda öffnet sie und bleibt erschrocken stehen. Wartezimmer. Unter den wartenden Patienten sitzt Mascha Nowotny. Herr Dr. Svoboda, kann ich Sie allein sprechen? Schwester? Was werden Sie tun? Wie haben Sie mich gefunden? Herr Doktor, mein Vater kann jeden Augenblick erschossen werden. Was werden Sie tun? Nichts. Nichts? Gestern Nacht haben Sie noch anders gesprochen, als Ihr Leben in Gefahr war, Herr Svoboda. Sie sind der Einzige, der das Leben meines Vaters retten kann. Ich kann mich nicht stellen. wenn Sie das meinen. Aber Sie werden meinen Vater töten. Für das, was Sie getan haben. Wenn einer tut, was ich gestern getan habe, ist er ohnehin nur noch eine Leiche auf Urlaub. Aber wenn Sie mich jetzt anzeigen, was wäre gewonnen? Sie würden Ihre gesamte Familie in Gefahr bringen. Sie glauben, weil wir Ihnen gestern geholfen haben, haben Sie uns in der Hand. Das haben Sie fein eingefädelt. Gehe ich zur Polizei, wird meine Familie erschossen. Schweige ich, wird nur mein Vater erschossen. Was sind Sie für ein Mensch? Straße vor dem Krankenhaus. Eine Pferdedroschke. Zur Petschek-Bank. Zum Gestapo-Hauptquartier? Ja, beeilen Sie sich. Gestapo. Zimmer 212. Fräulein Nowotny, Sie wollten eine Aussage machen? Ja. Mein Vater, Professor Nowotny, ist als Geisel genommen worden. Das ist uns bekannt. Aber er hat mit der Schießerei gestern nichts zu tun. Er war den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer. Nur um mir das zu sagen, Fräulein Nowotny, sind Sie extra zu mir gekommen? Mascha nickt. Wertes Fräulein, das Deutsche Reich dankt Ihnen für diese außerordentlich wertvolle Information. Aber ich will Ihnen nicht verhehlen, denn es ist einfach zu schade. Bevor Sie die Erklärung für Ihren Vater abgaben, da dachte ich doch tatsächlich, Sie wären wegen der Belohnung gekommen. 1 Million Reichsmark. Wollen Sie sich das Ganze nicht vielleicht noch einmal überlegen? Ein Raum für Sie wird sich sicher finden lassen. Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 5.6.1942 Herner zum Tode durch Erschießen Brünn verurteilt. Mit Urteil vom 5.6.1942 zum Baxa Tode durch Erschießen Bohumil verurteilt. Erst Universitätsprofessor. Wappil, geboren am 27.07.1874, wohnhaft Meda Mislit. Bezirk Breau. Jaromir Zwotens, Professor der Technik, geboren am 19.1881, wohnhaft Klein-Bukowin, Bezirk Brünn. Haschek, Brandtischek, Club Bankier und Inhaber des Bankhauses Haschek, geboren am 23.04.1887, wohnhaft Praklubowa, geborene Fünferbowa, Sneberger, Milosgaard wird ihn. Geboren am Vorsitzender des Böhmischen Meerischen Verbandes für Kartoffeln, Spiritus und Stärke. Geboren am 9.9.1889, wohnhaft Prag. Die genannten Personen haben das Attentat auf SS-Obergruppenführer Heinrich gut gehalten und zur Unterstützung der Attentäter aufgefordert. Soweit unsere Bekanntmachung. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange habe warten lassen, Fräulein Nowotny. Aber ich wollte Ihnen das Wiedersehen mit einer guten Bekannten ermöglichen. Nun ja, der Dame geht es leider nicht so gut. Ein Summer ertönt. Eine Frau wird von SS-Männern hereingeschleppt. Kommen Sie hierher, Frau Dvorak. Na, kommen Sie schon. Heute habe ich nur eine Frage an Sie. Ist das Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat? Frau Dvorak schüttelt den Kopf. Sie kennen sie also nicht? Doch. Doch, ich kenne sie. Das ist Fräulein Nowotny. Fräulein Nowotny war gestern Nachmittag in ihrem Laden, nicht wahr? Frau Dvorak schüttelt den Kopf. Wissen Sie eigentlich, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie lügen? Frau Dvorak nickt. Runter mit ihr. Befragung fortsetzen. Wie dumm ihr nur seid. Ihr Tschechen und halsstarrig bis zum Ende, bis zum bitteren Ende, Fräulein Nowotny. Eine Weile war ich fast davon überzeugt, dass Sie das Mädchen sind, das dem Mörder zur Flucht verhalf. Aber so etwas würden Sie doch nicht tun, oder? Mascha schüttelt den Kopf. Hausdurchsuchung. Familie Nowotny. Keinerlei Rücksichtnahme. Exempel statuieren. Gefangenenlager. Geiselbaracke Nummer 5. Aufstehen! Alles aufstehen! Barackenältester Nowotny, 42 Mann. Los, los, wird's bald! Ihr sollt aufstehen, hab ich gesagt! In zweier Reihe antreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Wesley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Sandroch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Svatek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Polcha. Wesley, Sandroch, Svatek, Polcha. 5.30 Uhr. Macht euch bereit. Heil Hitler! Gestapo. Zimmer 212. Hier ist das Protokoll. Unterschreiben Sie bitte alle 4 Kopien. Was? Was soll ich unterschreiben? Das Protokoll Ihrer Aussage. Die Protokolle Ihrer Aussagen. Das wäre es dann schon, Fräulein Nowotny. Wir werden alles in aller Ruhe überprüfen. Übrigens, in genau 30 Minuten werden die ersten 40 Geiseln erschossen. Sie müssen jede Seite einzeln unterschreiben. Zu Ihrer Beruhigung. Ihr Vater ist noch nicht bei diesen ersten 40. Er stempelt Ihren Passierschein. Sie können jetzt gehen, Fräulein Nowotny. Achtung, Achtung, Achtung! Zur Aufklärung des Anschlages an SS-Obergruppenführer Heydrich. Zur Aufklärung des Anschlages fallen nicht geeignete unter die Androhung des Erschießens. Nicht unter wenn die Androhung des Erschießens 6.1942, 20 Uhr. Wer nach bei einer Dienststelle der geheimen Staatspolizei oder einer sonstigen Polizeidienststelle gewacht werden, hat diese spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden hat einer der vorgenannten Dienststellen innerhalb der nächsten 24 Stunden mitzuteilen. Wer diesen Mitteilungspflichten nachkommt, erhält eine angemessene Belohnung. Eine angemessene Belohnung. Wer dagegen die Mitteilungspflichten zuwiderhandelt, wird mit seiner Familie erschossen. Das Vermögen der Familie wird eingezogen. Das Vermögen wird eingezogen. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren in Vertretung gezeichnet Frank. Wir haben Ihre Aussage überprüft, Fräulein Nowotny. In ganz Prag existiert kein Architekt Karel Vaněk. Das heißt, Sie lügen. Ich muss Sie jetzt leider verhaften. Wo, sagten Sie, sind Sie ihm das erste Mal begegnet? Und er sagte, sein Name sei Vaněk? Gefangenenlager? Büro des Kommandanten. Ja, Vaněk. Karel Vaněk. Und wie, Professor Nowotny, ist sein richtiger Name? Das weiß ich nicht. Gestapo. Hauptquartier. Aber nein, Mascha studiert Musik. Nun, Frau Nowotny, lassen Sie uns von vorn beginnen. Dieser Karel Vaněk, ist das nicht ein ehemaliger Kollege Ihres Gatten? Ist es eigentlich bei Ihrer Tochter die Regel, dass sie die Nacht mit fremden Männern zubringt? Wie oft hat dieser Mann bei Ihnen übernachtet? Gefangenenlager. Nur diese Nacht, wegen der Sperrstunde. Warum hat er Sie gerade an diesem Abend aufgesucht? Gestapo. Ich weiß es nicht. Antworten Sie gefälligst. Was war der Grund seines Besuchs? Gestapo. Ein Höflichkeitsbesuch, um meiner Tochter und uns seine Aufwartung zu machen. Und warum hat dann Ihre Schwägerin behauptet, es sei der Verlobte Ihrer Tochter gewesen, der bei Ihnen übernachtet habe? Wie ist der wirkliche Name dieses Fremden? Karel Vaněk. Ist Ihre Tochter verliebt in ihn? Seine wirkliche Adresse? Ich weiß es nicht. Aber ein Karel Vaněk existiert nicht. Einer Ihrer Studenten? Er sagte, er sei Architekt. Ja, mein Bruder war auch da. Aber der arme Junge weiß doch nichts. Er ist doch noch ein Kind. Wer war der Mann, der deiner Schwester Rosen gebracht hat? Weißt du, wo deine Schwester gerade ist? Sie ist dort, wo all jene enden, die uns nicht die Wahrheit sagen. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 10. Juni 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Ferner hat das Standgericht Brünn, Bossart mit K. Urteil vom Ladislav, 10. Juni 1942 Oberverwalter, zum Tode durch geboren Erschießen am 28.09.1893, Wohnhaft ja. In Laun. Gastwirt, Boten, geboren am 16.11.1900, Schritt Wohnhaft in Wieschau, geboren am 14.10.1896, geboren in Laudowa, Karla, drittens, geboren am 26.06.1907, geboren am 27.02.1897, Kopetschek, Wohnhaft in Braunschweig, geboren am 25.12.1925, Inspektor der BMB Löschner, geboren am 19. Valachischen 1899, Wohnhaft in Lamskowa, Ozena, Fahrlehrerin, geboren am 22.06.1901, geboren am 19.12.1898, Löwenbein, Emil Israel, Jude. Advokat. Die Urteile geboren wurden am 10. Juni 1906, das Vermögen der Verurteilten wurde eingezogen. Gestapo. Hauptquartier. Dieser Brief wurde also vor einer halben Stunde in der Wohnung Nowotny abgegeben. Zusammen mit einem Strauß Rosen. Von einem Herrn Karel Waniek. Mein liebes Fräulein Nowotny, darf ich mir die Freiheit nehmen, Sie heute Nachmittag um 5 Uhr zu Hause aufzusuchen? Ihr hoffnungsvoller Karel Waniek. Aber Sie haben doch gesagt, der Mann existiere nicht. Sollten wir diesen ganzen Aufwand wirklich wegen einer simplen Liebesaffäre inszeniert haben? Fräulein Nowotny ist sofort freizulassen. Alles Weitere dann, wie besprochen. Wohnung Nowotny. Die durch die Hausdurchsuchung entstandene Verwüstung ist noch nicht behoben. Mascha findet den Strauß Rosen auf dem Flurtisch, liest die Karte. Klingeln. Svoboda steht vor der Tür. Mein liebes Fräulein, ich musste einfach kommen, um Ihnen und Ihrer Mutter meine tiefe Anteilnahme auszusprechen. Svoboda legt ihr seine Hand auf den Mund. Seit gestern Vormittag kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Derjenige, dem wir all das zu verdanken haben, kommt zu mir. Derjenige. Svoboda legt ihr wieder seine Hand auf den Mund. Gestapo. Hauptquartier. Ein Lautsprecher. Und sagt zu mir, er hätte die ganze Nacht ohne klare Gedanken verbracht. Und wir? Meine Familie hat diese Nacht bei der Gestapo verbracht. Meine Mutter ist immer noch dort. Dabei sind Sie derjenige, den die Gestapo sucht. Sie haben... Svoboda hält Mascha einen Rezeptblock hin. Achtung, Mikrofon. Sie haben alle Gefühle in mir getötet. Alles, was ich jemals für Sie empfunden habe. Ich werde das niemals vergessen können. Was wir durchmachen mussten, weil... Nur weil Sie eine Nacht hier verbracht haben, Herr Waniek. Mascha, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das alles tut und... Svoboda schreibt etwas auf seinen Rezeptblock. Fordern Sie mich auf, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Und dass meine Achtlosigkeit Ihnen so viel Ärger und Leid gebracht hat. Mascha schaut ihn an. Was immer Sie auch von mir denken. Sie haben mich belogen. Wie kann ich Ihnen denn jetzt noch glauben? Sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Also gut, Mascha. Ich will es tun. Ich habe mich Ihnen unter falschem Namen vorgestellt. Gestapo. Hauptquartier. Ein Lautsprecher. Ich heiße nicht Waniek und ich bin auch kein Architekt. Mein Name ist Dr. František Svoboda, Chirurg am Pankratz-Krankenhaus. Aber warum? Warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt? Vielleicht gehen wir besser ins Wohnzimmer. Hier könnte man uns hören. Mascha, ich muss es Ihnen endlich gestehen. Ich liebe Sie. Verflucht und zugenäht. Jetzt haben wir unsere Zeit doch tatsächlich mit einer Liebesromanze vertrödelt. Pankraz Krankenhaus. Chirurgenzimmer. Herr Gruber, ich erinnere mich deshalb so genau, weil es der Tag war, an dem wir hörten, dass seine Exzellenz erschossen wurde. Und Sie sind sich ganz sicher? Ja, Herr Inspektor. Dr. Svoboda hat mir assistiert. Volle 2 Stunden. Bootshaus. Treffpunkt der Untergrundgruppe C. Wir müssen den Terror mit Terror beantworten. Wir müssen die deutsche Kriegsmaschine lähmen. Aufgabe Nummer 1 ist Widerstand im ganzen Land. Ich hoffe, ihr alle wisst, dass mir bisher kein Opfer zu groß war. Aber jetzt zittere ich vor dem Blutbad, das so viele unschuldige Opfer fordert. Bis jetzt sind 850 Geiseln festgenommen worden. Mehr als 100 von ihnen sind bereits tot. Wieder und wieder habe ich mir gesagt, dieser Mann, der Heydrich hingerichtet hat, ist ein großer Patriot, ein Held. Doch ich kann mir nicht helfen. Jetzt denke ich, wenn dieser Mann sich ergeben würde und sagte, Hier bin ich. Macht mit mir, was ihr wollt, aber verschont die unschuldigen Geiseln. Wäre das nicht besser für unser geliebtes Vaterland? Ist es nicht heller Wahnsinn, Hunderte von Leben für diesen einen zu opfern? Villa Zorka. Speisezimmer. Zorka und Gruber sitzen an einer Tafel, die mit Leuchtern, Silbertellern und Kristall geschmückt ist. Bei unserem, Sie wissen schon, wie ich das meine, unserem Treffen heute hatte ich eine wirkliche Inspiration, eine Eingebung. Ich erklärte Ihnen, es sei doch wohl heller Wahnsinn, Hunderte von Leben für diesen einen zu opfern. Und dann sagte ich, die Leute, unsere Leute, würden bereits den Untergrund für die Geiselhinrichtungen verantwortlich machen. Gruber legt die Gabel nieder und blickt Zorka an. Dann geht er zu einem Tischchen, holt eine Zeitung und wirft ihm diese an den Kopf. Es ist heller Wahnsinn, von diesen fanatischen Verschwörern die Militärmacht Deutschland herauszufordern. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn jetzt Hunderte von Leben für diesen einen Verbrecher geopfert werden. Zorka erschrickt. Herr Gruber, Sie meinen, die könnten das bemerkt haben? Vielleicht ist es besser, wenn ich die Stadt verlasse. Und ich sollte wohl besser nicht mehr für die Gestapo tätig sein. Wohnung Nowotny. Das Telefon klingelt. Ja, hier spricht Mascha Nowotny. Fräulein Nowotny, ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Vater morgen um 6 Uhr früh hingerichtet wird. Sie können ihn vorher allerdings noch einmal sprechen. Gefangenenlager. Ein schmutziger Raum mit 2 Stühlen und einem vergitterten Fenster. 10 Minuten, Nowotny. Nicht mehr. Vater. Wie geht es, Mutter? Und Beda? Mutter hat immer wieder versucht, dich zu besuchen. Mascha, wir haben nicht viel Zeit. Man hat mir nicht einmal erlaubt, noch einen Brief zu schreiben. Also werde ich dir jetzt zu sagen versuchen. Für euch da draußen, die ich liebe. Ich hoffe, ihr werdet bald wieder in einem freien Land leben. Und wenn diese Zeit endlich gekommen ist, dann vergesst niemals, dass man Freiheit nicht besitzt, wie einen Hut oder ein Stück Zuckerzeug. Es gilt immer aufs Neue, für sie zu kämpfen. Die Zeit ist um, Nowotny. Mascha sieht durch das Fenster, wie ihr Vater zu einem Lastwagen geführt wird. Das Leben ihres Vaters, Fräulein Nowotny, liegt jetzt ganz in Ihrer Hand. Hinter ihr steht Gruber. Sie brauchen nur zu sagen, wer der Mann war, dem Sie zur Flucht verholfen haben. Maschas Augen folgen dem Lastwagen. Dann verlässt sie, ohne einen weiteren Blick, den Raum. Café Kramer. Hinterzimmer. Ich habe mich informiert. Als Zorka nach Prag kam und hier seine Brauerei erwarb, bezahlte er mit einem Scheck der Deutschen Bank Berlin. Der Typ ist ganz und gar nicht koscher. Wohnung Nowotny. Jan, begleitest du mich? Ich will zum Lager fahren. Wegen Vaters Leiche. Jan zeigt Mascha die Zeitung. Mascha! Hier stehen die Namen aller Männer, die heute Morgen hingerichtet wurden. Dein Vater ist nicht dabei. Aber ich habe doch gesehen, wie er auf den Lastwagen stieg. Sie geht zum Telefon. Hallo? Fräulein Nowotny? Ach, Ihr Vater. Ja, das war ein kleiner Irrtum, eine Verwechslung. Mascha Nowotny ist weiterhin strengstens zu observieren. Wohnung Nowotny. Es ist ekelhaft. Sie spielen mit den Menschen wie die Katze mit der Maus. Es ist doch alles unwichtig, Jan. Solange Vater lebt. Weißt du, was dieses Läuten bedeutet? Es bedeutet, dass Heidrich tot ist. Musik. als Vergeltung für den feigen Mord am stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich wird angeordnet, dass beginnend heute Mittag, 2 Uhr, die Erschießungen alle 2 Stunden stattfinden. Nicht wie bisher alle 24 Stunden. So lange, bis der Mörder von der tschechischen Bevölkerung ausgeliefert worden ist. Wohnung Svoboda. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Fräulein Novotny. Wir haben nicht viel Zeit. Eigentlich gar keine. Wir sehen da aber eine Möglichkeit, das Leben der Geiseln noch zu retten. Ein irrwitziger Plan. Und Sie? Sie sind die Einzige, die das Blatt vielleicht noch wenden kann. Jedoch, es wird sehr, sehr schwer werden. Alles hängt von Ihnen ab. Den Versuch allerdings ist es wert. Können wir auf Sie zählen? Restaurant Goldene Wachtel. Zocker betritt das Lokal. Svoboda drückt Maschas Hand. In unmittelbarer Nähe ein Gestapo-Spitzel. Mascha schreit plötzlich auf. Ihr Glas fällt zu Boden. Mascha flüstert aufgeregt mit Svoboda. Sie schaut in Richtung Zocker. Svoboda spricht sie an, doch sie scheint ihn nicht mehr wahrzunehmen. Plötzlich steht sie auf und geht zum Tisch von Zocker. Zocker schüttelt den Kopf. Aber natürlich sind Sie das gewesen. Zocker schlägt auf den Tisch. Nein, ich verwechsle Sie nicht. Zocker steht erregt auf. Ich bin mir absolut sicher. Gestapo, Abteilung E, Schirmer, was ist hier los? Was wollen Sie von diesem Herrn? Mitkommen, alle beide. Wir klären das besser an einem anderen Ort, mein Fräulein. Gestapo. Zimmer 212. Dieses Mal werden Sie reden müssen, Fräulein Novotny. Sie glauben also, Herrn Zocker wiedererkannt zu haben. Als den Mann, dem Sie in der Karlsgasse zur Flucht verholfen haben. Als den Mann, der Heydrich erschossen hat. Und das sollen wir Ihnen wirklich glauben? Gefangenenlager? Baracke 5. 3 weitere um 4, um 6 wieder 3 und so weiter. Wenn es so weitergeht, sind wir morgen Abend alle tot. Achtung! Folgende Gefangene vortreten. Skalda, Formacek, Wodruba. Gestapo. Hauptquartier. Fräulein Novotny, wir werden die Erschießungen so lange fortsetzen müssen, bis der Mörder gefasst ist. Die Chancen für Ihren Vater sind... Ja, ich war an jenem Tag in der Karlsgasse. Und Sie sahen den Mörder aus der Seitengasse kommen? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Es war der Mann aus dem Restaurant. Und in welche Richtung floh er? Richtung Dresdner Straße. Und dann? Dann kam eine Pferdedroschke vorbei. Bringt den Kutscher herein. Das ist er, ja. Ohne jeden Zweifel. Er ist an der Ecke Karlsgasse und Dresdner Straße zugestiegen. Richtig. Und er sagte noch, fahren Sie so schnell Sie können. Zocker behauptet, zur Zeit des Mordes an seiner Exzellenz, dem stellvertretenden Herrn Reichsprotektor, zum Mittagessen in der Goldenen Wachtel gewesen zu sein. Ja, sicher. Das habe ich längst veranlasst. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Oberkellner Novak? Ja, Herr Oberst? Erinnern Sie sich an den Tag, als der stellvertretende Reichsprotektor erschossen wurde? Aber selbstverständlich, Herr Oberst. Das war vergangenen Mittwoch. Genau. An diesem Tag war da Herr Zocker bei Ihnen zum Mittagessen? Nein, Herr Oberst. Sind Sie sich da ganz sicher? Aber natürlich. Ich hatte für ihn wie immer seinen Tisch freigehalten und sagte noch zu Albert, vielleicht ist der Herr Zocker krank geworden. Zocker behauptet weiterhin, es handle sich um ein Komplott gegen ihn. Ja, und dass alle Zeugen lügen. Er beruft sich auf seine jahrelange Loyalität. Vielleicht bringt die Hausdurchsuchung Licht ins Dunkel. Villa Zocker. Tür aufbrechen. Ein offenes Schreibtischfach. Zocker zwischen 2 SS-Männern. Darin ein Revolver. Fast von Sinnen. Zocker starrt sprachlos auf die Waffe. Gehört die Ihnen? Zocker heult auf. Villa Zorka. Keller. Neben dem Heizungskessel ein Kohlenhaufen. Daneben ein SS-Mann. Aus dem Kohlenhaufen ragt Grubers Bein. Gestapo. Hauptquartier. Zorka, dieses Schwein hat für beide Seiten gearbeitet. Das ist jetzt klar. Gefangenenlager. Eine Mauer. Professor Nowotny steht dort. Neben ihm andere Geiseln. Vorstadt. Ein Massengrab. Ein langer, frisch aufgeworfener Erdhügel. Frau Nowotny, Mascha, Jan, Studenten des Professors, Svoboda. Sie singen. Leise. Im Sterben, nicht anders als im Leben, Bruder, wirst du dich diesen nicht ergeben. Heut bist du besiegt und deshalb Knecht. Dieser Krieg aber endet erst mit dem letzten Gefecht. Hangman Also Die. Nach einem Drehbuch von Bertolt Brecht und Fritz Lang. Übersetzung Jürgen Schieberer. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Komposition Lahr Zeitblom. Mitwirkende Barbara Mälzel, Beate Himmelstoß, Burkhard Dabinus, Gerd Heidenreich, Jens Harzer, Laura Mehr, Paul Herwig, Stefan Bismayer, Tanja Schleif, Tobias Lelle sowie Peter Lersch, Michael Schneider und Michael Winter. Ton und Technik Hans Scheck und Daniela Röder. Regieassistenz Dorothea Schröder. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005.